D-Radio Wissen. Eine Stunde Netz. Ihr hört eine Stunde Netzbasteln am Mittwochabend, den 27. August, die DIY- und Bastelsendung bei D-Radio Wissen. Mein Name ist Moritz Metz und was hier hinten brummt und summt, ist keine Biene, sondern das ist der Motor von meinem Hü-Wagen, unserem rollenden Tonstudio, ein altes Wohnmobil. Mit dem bin ich gefahren, ganz in den Südwesten Deutschlands, ins schöne Überlingen am Bodensee, beziehungsweise gerade noch ein paar Kilometer davor. Und dort will ich treffen Sigi Werle, der ist Imker und kennt sich richtig gut aus mit Bienen, denn heute bei Eine Stunde Netzbasteln geht es um die Bienen und wie sie Honig machen und wie man selber Honig machen kann und all das. Und um Milben geht es vielleicht auch und wie man sich selber einen Bienenkasten auf den Balkon stellen kann vielleicht sogar oder in den Hüwagen. Ich weiß nicht so genau. Wir werden mehr lernen und ich wünsche euch jetzt schon viel Spaß in der kommenden Stunde. D-Radio Wissen. So, Hümi ist geparkt und zwar in Überlingen am schönen Bodensee. Hallo nochmal bei Eine Stunde Netzbasteln. Mein Name ist Moritz Metz und heute geht es um Bienen und Honiganbau und wie man vielleicht auch selbst zum Imker werden kann. Und dazu bin ich gefahren zu Sigi Werle, der ist der Vater einer alten guten Freundin von mir und der ist einer der begnadetsten Imker, die zumindest mir jemals untergekommen sind. Der hat auch hier gleich oberhalb der Garage auf der Terrasse des Hauses, in dem die Familie wohnt, einige Bienen. Und ich steige jetzt mal aus dem Wohnmobil und gucke da nach oben. Wie gesagt, hier der schöne Bodensee, den sieht man hier auch hinter den Häusern liegen. Grüne Hügel, aber ansonsten ganz normales Wohngebiet. Und jetzt gehe ich mal hoch und vielleicht hört man schon ein bisschen was summen gleich. Eine Treppe. Hier sind so Weintrauben und in denen summt es wie verrückt. Hallo! Na, was machst du gerade? Ich sehe dich hier gerade inmitten von einem Schwarm von Bienen stehen. Da fliegen Hunderte wahrscheinlich in der Luft und da sind die Bienenkästen. Was machst du gerade? Ich gebe denen Futter. Die brauchen Winterfutter. Sie brauchen also Kohlenhydrate, damit sie heizen können. Denn im Winter ist es kalt. Und jetzt müssen sie die Vorräte, die sie entweder noch nicht angelegt haben oder die wir ihnen weggenommen haben, die müssen sie jetzt auffüllen, damit sie ausreichend Heizmaterial in Form von Honig in ihren Kisten haben. Wie viele Bienenvölker sind hier ungefähr? Ich habe hier immer so 10, 12 auf diesem Standort stehen. Das ist dicht beim Haus, das ist toll. Da habe ich sie immer im Blick, meine Mädels. Die Mädels von Sigi Werle, dem Imker, den ich hier gerade besuche bei Eine Stunde Netzbasteln. Fotos von den Bienenkästen und von uns hier vor den Bienen, die findet ihr auf dradiowissen.de. Und jetzt wollen wir uns mal noch ein bisschen mehr über die Bienen unterhalten. Wie viele Bienen sind in einem so einem Volk ungefähr drin? Das hier, wo wir jetzt gerade dran stehen, das sind etwa 6.000, 8.000 Bienen, weil das ist eine junge Königin, die ihr Volk jetzt erst aufbaut. In einem großen Kasten, wenn die Bienen zum Honigsammeln rausgebracht werden, da sind bis zu 50.000 Bienen. 50.000 ist ein bisschen hochgegriffen, aber 40.000 sind auf jeden Fall in einem Volk. Das heißt, wir haben hier vielleicht fast bis zu einer halben Million Bienen. Ja, ich bin Herr über viele Frauen hier. Und die fliegen dann hier über die Hügel auf der einen Seite und bis runter zum Bodensee. Die Alpen da hinten, die erreichen sie wahrscheinlich nicht. Wie weit ist der Umkreis von den Bienen ungefähr? Der Flugradius beträgt etwa 3 Kilometer. Wir haben hier an der Stadt eine fantastische Versorgung für die Bienen mit Blütenstaub, weil hier sind viele Gärten um die Häuser. Unten ist der Friedhof. Dann haben wir eine Stadtmauer, die sehr mit Efeu behangen ist. Und da finden die Bienen jetzt im Herbst noch ausreichend Blütenstaub und auch Nektar. Jetzt stehen wir hier wirklich inmitten von Bienen, die uns hier so umschwärmen, die, weil wir eben nah an ihren Behausungen stehen. Gerade als wir uns schon vorher vor der Sendung unterhalten haben und du mir gezeigt hast, wie man eine Bienenkönigung mit einem Edding markiert, da wurde ich dann auch gleich gestochen. Wir können da mal kurz reinhören in die Situation. Das Aufnahmegerät lief nämlich da schon. Und die schwingen sich komplett durch. Die rütteln. Ah, jetzt hat mich eine gestochen. Ach, geh mal zurück, bitte. Ja, so war das. Ich wurde gestochen zwischen den Augen, an der Stirn. Tut jetzt nicht mehr so wahnsinnig weh. Wie ist das zustande gekommen? Wie konnte das passieren? Also Menschen, die von Bienen hören, die ziehen sich immer erstmal zurück. Weil man weiß, dass Bienen stechen können. Man hat vielleicht die Erfahrung als Kind mal gemacht. Und dieser Stich ist schon ein Schmerz. Man kann aber oft nicht unterscheiden, war es eine Wespe oder eine Biene. Also wird alles in eine Kategorie gepackt. Kann man auch machen. Das sind Insekten, die sich wehren. Und sobald die merken, da kommen wir zu nahe an ihre Behausung, dann reagieren sie. Mich haben sie nicht gestochen, weil ich keinen Stress mehr bekomme, wenn ich von denen umflogen werde. Dich haben sie gestochen, weil bei dir aus der Erinnerung Stress entstanden ist. Und dann riecht man anders. In der Insektenwelt gehen 80% der Informationsvermittlung über Düfte. Eine Made, der es kalt ist, die sendet einen Duftstoff aus und dann kommen die anderen Bienen und heizen sie. Wenn sie Hunger hat, genauso. Sie kann nicht schreien, aber sie kann Düfte absondern. Und das riechen die Bienen. Und dann haben die eben gerochen, dass ich unter Stress stehe und dann wollten sie mich vertreiben und haben mich erstmal gestochen und tatsächlich bin ich ja dann ein paar Meter weit zurückgestochen. Ich habe mal gehört, man soll nicht seine Arme ausbreiten, sonst greifen sie noch mehr an, weil sie denken, man wäre ein Vogel. Sobald man schlägt oder wenn ich an Bienen arbeite, muss ich ganz langsam meine Hand bewegen. Denn alles, was schnell geht, ist wie ein Vogel, ein Flügelschlag. Ja? Und wenn man dann um sich schlägt, dann werden sie erst richtig aggressiv. Und das eine ist das Wehren gegen diese Bewegung. Das andere ist aber auch, die wollen den Feind vertreiben. Da ist nicht eine alleine. Und die machen dann einen so hohen, giftigen Ton, dass man sich schon sehr beherrschen muss, um da nicht auf die Palme zu steigen. Der Ton ist tatsächlich ein bisschen höher geworden und da haben sie mich dann gut vertrieben. Ob Bienen denn wirklich sterben, wie das immer heißt, wenn sie einen stechen, wenn sie einen Menschen stechen und was man mit dem Stachel machen sollte und so weiter, das erfahren wir alles in der nächsten Stunde. Heute beim Imker Sigi Werle. Ihr hört eine Stunde Netzbasteln bei die Radio Wissen und wir hören uns gleich wieder nach der Musik. Die Radio Wissen. Eine Stunde Netz. Eine Stunde Netzbasteln hört ihr und heute geht es bei uns um Bienen. Das Brummen lassen wir jetzt aber mal hinter uns und wir setzen uns von der Terrasse, wo die ganzen Bienenkästen aufgebaut sind, hinein ins beschaulich sichere und wohlklingende Hümermobil, den rollenden Hüwagen. Ist er nicht schön? Gerade war ich noch in Italien damit. Und wollen da drinnen über Bienen reden. Da steht auch schon mein Laptop. Da habe ich ein Foto aufgemacht von so einer Biene. Das ist einfach das Foto von Wikipedia. Und das ist verlinkt auf deradiowissen.de, wo ihr alle Links zur Sendung und auch lauter Fotos findet. Zum Beispiel von den Bienen von Sigi Werle. Aber was ist das jetzt hier für eine Biene? Auch so eine, wie du sie hast da oben? Das hier ist eine ganz typische Karnika-Biene, also eine Züchtung. Die Karnika ist eigentlich die Kärntnerin, die kommt vom Balkan. Also die Bienenzüchter haben immer Bienen ausgewählt, die relativ friedlich waren und haben diese dann gezielt vermehrt, sodass wir heute ganz wenig gestochen werden. Wir haben also ganz friedliche Völker und diese Biene, der geht es richtig gut. Die sammelt Nektar mit ihrem Rüssel, saugt sie den aus den Blütenkelchen und gleichzeitig nimmt sie mit ihrem Haarkleid Pollen mit. Vielleicht beschreiben wir mal den Aufbau des Körpers von der Biene. Also hier vorne, was man sieht, das ist, wie gesagt, das Foto seht ihr auf deradiowissen.de oder auf twitter.com/netzbasteln. Da hat die einen Rüssel, ist da in der Blüte dran. Einmal der Rüssel, der steckt in der Blume. Mhm. Daneben ist ein Fühler. Der zweite Fühler ist nicht so gut zu sehen, weil er hier praktisch über den Rüssel läuft. Mhm. Und auf diesem Rüssel sind 7 Segmente. Und mit diesen 7 Segmenten kann die Biene Temperatur fühlen, sie kann riechen, sie kann die ganze Informationswelt, die ihr zur Verfügung steht, mit diesen Sinnesorganen auf den Fühlern wahrnehmen. Dann die Augen, hinten, ja? Das sind diese Facettenaugen. Da sind unheimlich viele Augen parallel geschaltet. Ja, sie hat also einen sehr großen Rundumblick. Und wenn man sie direkt von vorne sehen würde, dann würde man noch 2 Augen oberhalb sehen und eins in der Mitte. Die hat also 5 Augen? Die hat in der Summe sind es 5 Augen, mit der sie sich orientiert und mit der sie ein ganz anderes Farbenspektrum sehen kann, wie wir Menschen. Irgendjemand hat mir mal gesagt oder irgendwo habe ich gelesen, dass Bienen den Himmel rot-weiß oder rosa gestreift sehen oder so. Ist das richtig? Also das kann ich jetzt so nicht sagen. Ich weiß nur, dass das schöne Rot einer Rose ist für die schwarz. Mhm. Man kann mit unterschiedlichen Farbsignalen schon Signale setzen, wenn man den Bienen eine Hilfe geben möchte. Und da haben die Imker ja immer auch gerade im Alpengebiet schöne Bienenstücke bemalt. Die Biene ist aber viel schlauer, die braucht dieses Zeichen nicht. Sie weiß, wo sie weggeflogen ist. Da hat sie den Sonnenstand eingemessen. Sie hat die ganze Zeit gerechnet, wo sie jetzt hinfliegt. Und sie kann, auch wenn sie Umwege geflogen ist, direkt wieder zurückkommen. Die hat also ein unglaubliches Orientierungsvermögen. Ja. Sie richtet sich nach dem Sonnenstand. Sie hat ein Orientierungsvermögen, eine Hirnleistung. Da sind Neurobiologen im Moment ja erstaunt und fasziniert. Und wenn ihr mal irgendwo in diesem Bereich ins Netz geht oder wenn ihr mal eine Imkerzeitschrift lest, dort gibt es immer wieder mal Artikel, wo man Erkenntnisse erwirbt, dadurch, dass wir heute eben die Bienen auch mit Prozessoren ausstatten können und die dann nachverfolgen können, wo sie hinfliegen und beweisen können, dass die Bienen auch einen kürzeren Heimweg ausrechnen können. Das erinnert mich fast ein bisschen an den Quadrocopter, den wir zuletzt bei einer Stunde Netzbasteln gebaut haben. Da war aber alles ganz elektronisch, also ein GPS, Kompass, Barometer, Höhensensor, alle möglichen Dinge waren da eingebaut, Ultraschall. Jetzt und Bienen können das schon seit sehr, sehr viel längerer Zeit. Jetzt gucken wir mal noch weiter den Körper der Biene an. Dann hat die ja verschiedene Beine, vordere, mittlere und hintere, also 6, oder zähle ich da jetzt wieder falsch? Das sind 6 Beine und die braucht sie einmal einfach zum Laufen. Dann hat sie, also die 2 vorderen und dann den hinteren Beinen, hat sie Körbchen. Diese Beine braucht sie aber nicht nur zum Laufen, sondern auch zum Putzen des Haarkleids. Und dann schiebt sie diese Pollen hier, die jetzt im Haarkleid hängen, die packt sie in diese Körbchen rein und trägt die nach Hause. Der Pollen, der Blütenstaub, ist die Eiweißversorgung der Honigbiene, denn sie ist Vegetarierin. Die Biene hat also den Stachel nur zum sich wehren. Wo sieht man den auf dem Bild auch? Der Stachel ist hier versteckt. Mhm. Also er ist eingefahren. Und wenn die Biene sticht, dann gibt sie sich schon Mühe, dass sie den richtig in der Haut des Menschen platziert oder anderer Tiere platziert bringt. Also sie krümmt sich und schlägt den richtig in die Haut rein. Wenn die Biene dann wieder wegfliegt und der Stachel steckt noch, dann gräbt sich der immer tiefer in die Haut rein, weil wieder Haken dran sind. Und die Giftblase, die wird sich auch weiter bewegen. Und so einfach möglichst viel Gift in die Haut an diese Stelle zu bekommen, dass es wehtut und dass es nachher auch schwillt, dass sich der hier zu bestrafen war, eben auch daran erinnert. Und nicht nur einen kurzen Moment, bei dir haben wir sofort draußen gehabt, sondern dann hat man auch wirklich was von einem Bienenstich. Ja, das ist schon eine gemeine Waffe, die dann länger nachwirkt. Stimmt es, dass die Bienen dann sterben, wenn sie den Stachel verloren haben, oder ist das nur eine Legende? Der Stachel ist ja fest mit dem Insekt verwachsen. Er ist aber auch so konstruiert, dass sie eben diese Abwehrfunktion ausführen kann. Und sie dreht sich ein paar Mal und damit wird der praktisch aus dem Hinterleib herausgerissen. Das ist so, wie wenn wir durch einen Unfall ein Bein verlieren würde, am Stumpf. Mhm. Ja? Und die Verletzung ist so groß, so schwer, dass sie bis abends nicht mehr zum Stock zurückkehrt. Also die Bienen gehen, wenn sie krank sind, wenn sie verletzt sind, nicht mehr in den Stock zurück, sondern sie bleiben dann draußen in der Natur. Und wenn sie reinkämen und als Kranke erkannt würden, dann werden sie auch von den Wachbienen abgewiesen und dürfen dann nicht rein. Und wenn sie in der Natur bleiben, dann sterben sie auch irgendwann? Dann sterben sie, ja. Weil die Verletzung ist so groß, dass so ein Tier nicht weiter leben kann. Wir reden heute bei einer Stunde Netzbasteln über die Imkerei und haben gerade den Bienenkörper betrachtet. In der nächsten Runde nach der Musik sprechen wir mit Sigi Werle über Bienenvölker und Bienenstaaten und wie das alles funktioniert, das komplexe Sozialverhalten der Bienen. Bis gleich. Die Radio Wissen. Eine Stunde Netz. Ihr hört eine Stunde Netzbasteln. Bei D-Radio Wissen heute die Bienenausgabe. Wir sind zu Gast bei Sigi Werle, einem passionierten Imker in Überlingen am Bodensee. Und unser Hüwagen, der parkt direkt vor der Terrasse, wo die vielen Bienenkisten stehen. Und jetzt sind wir, man lernt ja aus der Vergangenheit, nochmal hochgegangen. Und ich bin in einen Bienenschutzanzug geschlüpft. Diese typische Imkerkleidung, die sich ganz gut trägt eigentlich und die dafür sorgen soll, dass mich jetzt hier keine sticht. Und der Sigi, der zerlegt gerade einen so einen Bienenkasten, der aber bewohnt wird. Was passiert jetzt hier gerade? Also ich nehme jetzt im Moment, hier habe ich zwei Tüten drin stehen, in die Futter reinkommen nachher wieder. Das ist so ein Kasten und jetzt wird da so eine Schublade rausgenommen, auf der sitzen hunderte von Bienen. Das ist das Wärmesheet, was ich seitlich am Brutnest habe, damit die Wärme nicht in den freien Raum abstrahlt. Das ist also nur ein Seitenbrett, was isoliert. Und jetzt auf diesem Brett, da sind noch viel mehr Bienen. Ich mache da Fotos davon. Auf der nächsten Wabe sitzen jetzt Bienen. Und die haben hier in die Zelle rein. Auf der Seite ist wahrscheinlich mehr. Da brummt es ja richtig vor Bienen. Und da kann man drüber streichen? Ja. Haben sie Nektar eingetragen. Also hier ist überall, glänzt es in der Zelle. Und das ist das Futter, was ich Ihnen jetzt gegeben habe. Und das machen Sie zu Ihrem Honig, zu Ihrem Winterfutter. Das ist dann also quasi Ihr Vorrat, den Sie für sich selber herstellen. Das ist nicht der Honig, den du dann verwerten wirst. Nein, später? Das ist ein ganz junges Volk. Von dem kann ich und möchte ich auch nichts wegnehmen. Sondern dieses Volk muss jetzt zu einem starken Wintervolk heranwachsen. Und auf dieser Wabe ist Brut. Der fährt mit den Fingern durch die Bienenschar, die da durch ist. Warum stechen die jetzt nicht? Das ist ja verrückt. Das sind Jungbienen. Die wissen noch nicht, wie böse ich bin. Und deshalb lassen sie sich das gefallen. Da an den Bienen, und ich mache jetzt, gehen wir mit der Kamera noch näher ran. Die sitzen da alle ganz emsig, wie so kleine Käferchen auf ihren Waben, die alle sehr geometrisch aussehen und aber eben noch leer. Die meisten sind noch leer, manche sind aber schon mit was gefüllt. Das ist dann schon das Winterfutter? Da ist eine junge Biene dahinter. Die Königin legt Eier. Die stehen 3 Tage, die zeige ich dir gleich. Kleinen Moment. Dann nehme ich die nächste Wabe, weil das ist jetzt die Randwabe hier draußen von der Brut. Auf der nächsten müssen ein bisschen mehr los sein. Die ist auch gut besetzt. Aber das ist eine richtig volle Bienenschublade, an der es noch so ein bisschen runterhängt. Die Bienen hängen in der Bautraube, die sind ganz friedlich. Eine Bautraube, das heißt, die sind jetzt richtig auf der Hand? Die kann ich so wegnehmen und wieder hier zu den anderen hingeben. Also die stechen da nicht. Ich rieche auch ein bisschen natürlich nach dem Bienenvolk schon, weil ich mit meinen Fingern da immer drin. Und hier kannst du jetzt in die Zelle reingucken. Und da sind so weiße Stifte drin. Das sind Eier. Die stehen 3 Tage drin. Danach platzt das Ei auf. Und jetzt müssen wir mal weiterschauen. Da finden wir sicher auch was. Mädels, zeigt mal her. Ich halte das Mikrofon an die Bienen ran. So richtig viel sagen sie nicht. Aber die Fotos davon, die gibt es im Netz bei dieradiowissen.de oder auch verlinkt auf twitter.com/netzbasteln, unserem Account. Das sind jetzt zum Beispiel Maden, Rundmaden. Also wir gucken wieder in solche Bienenwaben rein und da drin sieht man so ein bisschen dunklere Flecken. Rundmaden. Weiße Flecken, also diese. Ah ja. Das sind junge Maden und die werden jetzt 5 Tage lang gefüttert. Das heißt, die Bienen versorgen die mit Futtersaft und eine Made nimmt in diesem Zustand täglich das 100-fache zu. Also, die kleine Made, die aus dem Ei schlüpft, wird einen Tag gefüttert, dann ist sie 100-mal so groß. Und so nimmt, also eine Made nimmt in diesen 5 Tagen das 500-fache an Größe und Masse zu. Danach streckt sie sich, weil sie nicht mehr als Rundmade in der Zelle Platz hat. Es wird ein Deckel drauf gemacht, das sind diese Abdeckungen hier. Und dann kommt es zur Metamorphose, also die Made verwandelt sich, beim Schmetterling sagt man zum Schmetterling, und hier zu einer jungen Biene. Und das sehen wir sicherlich auf der nächsten Wabe auch noch. Das heißt, da gibt es nämlich ganz junge. Und hier läuft zum Beispiel eine. Die ist ganz eine Biene, die ein bisschen anders aussieht. Und noch nicht ganz so gangsicher, ja, wie die anderen. Die ist jetzt vielleicht seit einer Stunde aus der Zelle rausgeschlüpft. Und die wird jetzt im Laufe ihres Lebens verschiedene Jobs als Biene durchgehen. Also die wird dann auch eine sein, die anderen Bienen füttert. Und später wird sie dann auch rausfliegen? Später fliegt sie dann raus und sammelt Nektar. Das heißt, da gibt es bei den Fliegenden gibt's auch wieder unterschiedliche Aufgaben. Die eine, die ist eine Suchbiene, die fliegt raus und holt Nektar. Und wenn viele mit dem gleichen Nektar in den Stock zurückkommen, erst dann fliegen die Bienen von diesem Stock auf diesen Baum, der ein gutes Ergebnis bringt, also ausreichend Nektar bringt. Was gibt es noch Rollen für Bienen? Also es gibt Wächterbienen, die aufpassen, dass niemand Falsches in den Bienenstock reinfliegt. Was gibt es noch? Wir haben also einmal die Königin als die Stockmutter, die für die Eier, für das Eierlegen zuständig ist. Dann haben wir die Arbeiterinnen, die natürlich immer die Masse sind. Und dann haben wir noch Drohnen. Die Drohnen sind die männlichen Bienen. Die haben eigentlich ein ganz schlaues Leben. Sie brauchen ein bisschen länger, bis sie auf die Welt kommen, aber dann werden sie gepflegt und gefüttert. Und ich will mal schauen, ob da noch einer ist. Sigi hat jetzt wieder eine dieser Schubladen mit den Waben drinnen rausgenommen, die da in diesen Bienenkasten hängen. Der ist wirklich auch wieder schwarz bzw. braun von Jungbienen, die dort eben ihre aus den Eiern rausschlüpfen und andere Bienen wahrscheinlich auch schon füttern. Woran erkennt man Drohnen, also die männlichen Bienen? Die sind größer, plump, haben große Augen, weil die müssen den Mädels nachgucken. Also und was ist dann später ihre Aufgabe? Bitte? Was ist später ihre Aufgabe? Die Aufgabe der Drohnen ist nur die Begattung der Königin. Hier läuft zum Beispiel die von diesem Stock. Ach, da läuft die Königin, die hast du mit einem Edding grünfarben markiert, stört die nicht. Und die legt jetzt da Eier rein? Ja, die kontrolliert die Weite der Zelle. Wenn sie so eine kleine Zelle hat, dann wird sie nur befruchtete Eier legen. Wenn sie eine größere Lücke hat, dann legt sie dort ein unbefruchtetes Ei rein und daraus entsteht dann ein Drohn. Ah, okay. Also ein Drohn hat keinen Vater, der hat nur einen Großvater. Es ist ja wirklich verrückt, diese ganzen Bienen und wie dieser Staat von Bienen, dieses Volk zusammenarbeitet in diesen verschiedenen Rollen. Es ist ein faszinierendes, im Genom angelegtes Verhalten der Königinnen, dass das eben so abläuft. Und ich will jetzt hier auch schon ein bisschen wieder zusammenbauen, denn die Sonne scheint noch, aber es wird schon kühler. Und deshalb müssen wir auch schauen, dass wir die Bienen jetzt hier die Wärme lassen. Denn im Bienenstock, im Brutnest, muss es immer 37 Grad haben. Die Wärme entscheidet über die Intelligenz, über die Lebensdauer einer Biene. Und das wollen wir Ihnen lieber erhalten. Deswegen machen wir lieber den Deckel zu und kümmern uns nach der nächsten Musik darum, wie man dann den Honig von den Bienen gewinnt, der aber auch nur eine der vielen guten Sachen ist, die uns die Bienen bescheren. Die Radio Wissen. Eine Stunde Netz. Brumm, brumm, das ist die Honig- und Bienenausgabe von Eine Stunde Netzbasteln. Heute bin ich mit dem Hüwagen gefahren zu Sigi Werle, der ist ein passionierter Imker. Und wir sind auf seiner Terrasse und haben gerade schon in einen Bienenkasten mit Jungbienen reingeschaut. Und jetzt macht er noch einen anderen auf und da ist dann schon fast Honig drin. Da brummen die Bienen auch wieder, wenn man das Mikrofon ranhält. Sie kontrollieren hier. Sie sorgen dafür, dass kein Honig schlecht wird. Das ist auch wieder so eine Schublade, in der diese Bienenwaben streng geometrisch drin sind. Der Wahnsinn, dass die das so genau bauen können. Und in manchen von diesen verschlossenen Waben ist jetzt der Honig drin, oder wie? Und hier ist unter diesem Wachsdeckel ist der Honig konserviert. Der ist so trocken, dass er nicht gären kann. Also dieser Nektar, der eingetragen wird, wird von bis zu 70% und mehr Wassergehalt heruntergetrocknet auf 15, 16, 17, 18% Wasser, was der Honig noch hat. Und dann, das müssen die Bienen natürlich immer kontrollieren, denn in so einem Stock ist Temperaturschwankungen und dann steigt die warme Luft hoch, die nimmt Feuchtigkeit mit. Also ist mir ganz lieb, wenn die hier diese Waben überprüfen und dann bin ich sicher, dass dieser Honig gut ist. Ja? Und das ist jetzt was für eine Art von Honig? Aus der Edelkastanie. Da fahre ich nach Sasbach-Walden. Das ist in der Höhe von Straßburg-Kehl. Der Berghang, der hochführt zur Hornisgrinde. Und da überwintert oder übersommert dann dieser Bienenkasten und dort sammeln die dann ihre Blüten? Der Bienenkasten kommt für 2 Wochen dorthin. Und in dieser Zeit blüht diese Edelkastanie und nur die oder vorwiegend die. Wenn ich natürlich ein Jahr erwische, in dem noch Blütenhonig vorliegt, ja, dann sieht der ein bisschen anders aus. Ja. Und jetzt habe ich hier 1, 2, 3, 4 Kisten mit Blütenhonig. Da hat jede Kiste etwa 20 Kilogramm. Und die habe ich jetzt hier bei den Bienen aufgesetzt, damit mir der Honig nicht schlecht wird. Und so ist er am besten aufbewahrt. Und dann wird er später rausgenommen, dann klopfst du die Bienen ab von den Dingern. Die verteidigen wahrscheinlich auch ihren Honig. Das kann ich mir einfacher machen. Ich setze eine Bienenflucht zwischen den Brutraum und den Honigraum. Ist das wie so eine Art Ventil für Bienen, dass sie in eine Richtung gehen und in die andere nicht? Laufen dann hier rein, riechen unten die Brut. Da wollen sie ja hin, wollen sie das Futter hinbringen. Und laufen dann in diesem Kanal und können so weit nach unten. Ja? Das ist so ein gelber Teller, Handteller, großer gelber Filter für Bienen. Ich könnte es gerade nicht richtig anders beschreiben. Da sind dann nach einem Tag sind hier keine Bienen mehr drin. Wenn es jetzt 2, 3 Tage schönes Wetter ist, mache ich diese Bienenflucht rein. Im Moment ist die Luftfeuchtigkeit hoch, da mache ich das nicht. Und dann kann ich den Honig wegnehmen. Ich habe jetzt vorgestern Honig von den Bienen runtergenommen. Dort musste ich die runterschütteln, musste sie abkehren und habe sie im Keller, was wir nachher noch anschauen. Ich würde sagen, wir gucken mal runter zu der Honigschleuder. Die Radio Wissen. Eine Stunde Netz. So, jetzt sind wir im Keller unter der Terrasse angekommen und hier stehen verschiedenste silberne Fässer und es riecht hier schon so nach Bienenwachs. Es riecht sowieso in einem Raum, wo der Boden mit Bienenwachs eingelassen ist, aber noch viel stärker. Und es wird hier jetzt ein bisschen rumgeklappert. Es stehen hier verschiedene Regale mit Gläsern und Behältern. Was ist das jetzt hier? Ein kleiner Eimer? Ein kleiner Eimer, der hängt vor der Schleuder. Die ist gekippt und da ist jetzt Honig reingelaufen. Die Schleuder wasche ich nicht jedes Mal aus. Ich lasse den Honig rauslaufen und dann sind ja nur kleine Honigreste und das werde ich jetzt, die kann man jetzt zumachen. Und ich habe jetzt hier auf dem Tisch 2 Waben. Die öffne ich jetzt. Okay. Also hier sind wieder diese Wabenschubladen. Die sind sowieso längere A4-Papiere, groß und 1-2 Zentimeter dick ungefähr. Und jetzt kommt so eine Art Schabemesser zum Einsatz. Das ist also ein Abdeckelmesser. Ah, da wird jetzt der Deckel von den Waben abgeschnitten und tatsächlich kommt so eine weiße Deckelsache runter und da drin ist dann der Honig. Der ist jetzt so goldbraun. Das ist ein Honig, den ich gestern von einer Imkerkollegin geholt habe. Da waren nur 2 Waben in diesem Volk. Aber der will ich natürlich diesen Honig schleudern, dass sie ja auch das Erfolgserlebnis hat. Und das ist ein Honig hier aus Überlingen von Blüten. Ja, ich habe in meinen Kisten habe ich Honig, der ist wesentlich dunkler und der kommt von der Tanne aus dem Schwarzwald bei Freudenstadt. Und Der Blütenhonig ist dann ein bisschen heller. Jetzt werden hier die Waben noch weiter abgeschabt und dann eingehängt in die Schleuder. Das ist wie so ein großes silbernes Fass mit oben einem durchsichtigen Deckel, dass man reingucken kann. Und da werden die dann, diese Schubladen, eingehängt. Und dann, jetzt muss noch weiter geschnippelt werden, dann wird wahrscheinlich sehr schnell gedreht. Ja, also diese Schleuder, die hat einen Motor. Sonst würde ich das gar nicht schaffen, den ganzen Honig zu schleudern. Und da stelle ich die Waben jetzt rein. Das ist eine Radialschleuder, also die stehen mit dem Oberträger senkrecht. Und jetzt kann ich die Maschine einschalten. Ja, und jetzt läuft die Zentrifuge. Das ist wie eine Wäscheschleuder, kann man sich vorstellen. Und wenn man jetzt in die Schleuder reinguckt. Ich gucke da jetzt gerade rein und es dreht sich alles. Die Schleuder dreht sich mit, naja, ich weiß nicht wie viele Umdrehungen, aber nicht so wahnsinnig schnell. Das sind jetzt etwa 50 bis 60 Umdrehungen. In der Minute? Man muss ja vorsichtig sein, denn die Waben sind ja zerbrechlich. Und mit zu viel Gewalt, solange viel Honig drin ist, muss man einfach ganz langsam anfahren. Und jetzt dreht sich die Schleuder schon ein bisschen schneller. Und jetzt wird dann der Honig an der Wand der Schleuder nach herunterlaufen, oder? Ja. Ja, er läuft hier runter. Ich mache jetzt mal einen Deckel auf, Fingerbinde draußen lassen. Und wenn jetzt die Kamera da drauf hältst, dann kannst du sehen, dass der Honig jetzt an der Wand runterläuft. Genau, da ist jetzt eben so eine Flüssigkeit an der silbernen Wand. Fotos davon auf dieradiowissen.de und dann durchhangeln zu Netzbasteln oder auf Twitter ist auch der Link twitter.com/netzbasteln. Da könnt ihr uns auch gerne Feedback geben. Ich würde sagen, wir schleudern jetzt hier noch ein bisschen Honig und vielleicht können wir dann sogar noch ein bisschen was probieren. Bis gleich. Die Radio Wissen. Eine Stunde Netz. Und wenn er dann aber reif ist, dann steht der drin und dann kommt auch dieser Wachsdeckel drauf. Bienen sind wirklich so klug, was die alles hinkriegen. Wir sind jetzt gerade dabei, das Schleuderergebnis zu betrachten bei einer Stunde Netzbasteln, wo es heute um Honig geht. Da ist schon einiges rausgeschleudert worden. Du hast mir aber gerade noch was anderes angeboten, was ich probieren soll. Da sind so Honigwaben, in denen der Honig noch drin ist. Kann man so komplett in den Mund nehmen. Das probiere ich jetzt mal. Aha. Ein wachsiger, sehr süßer, tanniger Geschmack. Stimmt, ja. Das ist dieser Tannenhonig. Ja, der Tannenhonig ist für mich der edelste, weil ich komme aus dem Schwarzwald. Und die Tanne, der ist vom Geschmack her so faszinierend für mich. Das kann ich bestätigen. Ist denn dieses Honigessen am Ende die wirkliche Krönung des Imkerseins oder gibt es da noch ganz viele andere Dinge, die toll sind? Für mich machen die Bienen die Begeisterung aus. Der Honig ist ein faszinierendes Produkt, was sie uns bieten, was sie uns schenken. Ja? Es ist ein Geschenk, denn wir sind die Störenfriede und sie schenken uns den Honig. Ja? Wir stören sie. Wenn wir uns anständig benehmen, dann werden wir nicht mal so viel mal gestochen. Ja, ich bilde mir inzwischen ein, ich habe ein Verhältnis mit meinen Mädels. Ja, ich muss manchmal auch 10 Minuten hinstehen und warten, bis sie sich abgeregt haben, weil ich jetzt schon wieder da bin. Ja, aber dann kann ich trotzdem mit den Bienen arbeiten und das ist so eine innere Befriedigung, so ein tolles Erleben, eine Chance, das hat nur ein Imker. Ja, und dann hat er auch die Verantwortung, dieses Produkt so rein dorthin zu bringen, wo andere Menschen dann auch genießen können. Und das Genießen hier, das ist nur möglich, solange wir uns einigermaßen als Menschen vernünftig verhalten und nicht noch mehr Gift in die Welt bringen. Das haben wir alles getan, das Gift in die Welt gebracht, die Artenvielfalt zerstört und die Bienen sind auch ein Teil dieser Artenvielfalt. Du sprichst wahrscheinlich auch an auf das Bienensterben, was ja gerade auch öfters in den Medien ist, dass manchmal ganze Bienenvölker einfach so davon sterben. Wie erklärst du dir das? Wie kommt das? Also es gibt unterschiedliche Auslöser für Bienensterben. Wir haben seit über 40 Jahren die Varroa-Milbe, die als Parasit auf der östlichen Honigbiene zu Hause ist, bei unseren Bienen ein viel tolleres Leben hat, weil die dauernd brüten müssen. Wir haben keine Schwarmpause, wir unterdrücken das Schwärmen. Diese Möglichkeit, sich gegen diese Milbe zu wehren, nehmen wir ihr damit. Wir haben weitere Störungen, indem wir Pflanzenschutzmittel einsetzen, wir Menschen, die so giftig sind, dass ein Millionstel Gramm nicht nachweisbar bei einem Bienenwesen so eine Störung verursacht, dass es nicht mehr in den Stock zurückkehren kann. Also diese Hirnleistung der Biene, beim Rausfliegen sich Dinge zu merken und dann auf dem kürzesten Weg zurückzukommen, die wird so gestört, dass sie nicht mehr nach Hause kommt. Die Amerikaner sind seit 2004 am Jammern, die Imker, wegen ihren leeren Bienenkisten. Und dort ist ja der Glaube an die Chemie noch größer. Ja? Und wir sind hier im Bodenseebereich, sind wir in einem Paradies, weil wir haben hier sehr viele Bio-Landwirte und dort sind natürlich viel weniger Gifte in der Natur. Und das ist mir sehr bewusst, dass ich dann aber auch als Imker diese Bedürfnisse der Bienen sehen muss und aus Verhalten der Bienen lernen muss, wie wir die Bienen unterstützen können. Die Bienen, die gesamte Insektenwelt, hat die Voraussetzungen geschafft, dass wir Menschen ein so breites Lebensmittelangebot haben. Nur dadurch ist es möglich geworden, die Honigbiene in ihrer Art fliegt genau auf einen Baum, solange der Tracht bringt. Dadurch ist dort die Bestäubung so intensiv, dass die Früchte besser werden können. Wir Menschen schreiben es dann auf uns gut, aber die Leistung wird erbracht von der Honigbiene, der Bestäubung. Die Leistung und der Wert der Bestäubung ist um ein Vielfaches höher, wie das, was wir mit Honig ernten können. Das ist das Verständnis, ja, Imker, Honig. Aber wir müssen uns als Menschen klar machen, dass wir neben dieser Leistung Honigproduktion der Bienen auch viel wertvollere Leistungen entgegennehmen, ohne dass wir uns bewusst sind, ohne dass wir uns jemals bedanken dafür. Und das ist auch mit ein Bedürfnis von mir, weil ich es immer mehr erkenne, dass wir da dankbarer werden den Insekten gegenüber. Vielen Dank, Sigi Werle, für diese eine Stunde Netzbasteln zum Thema Bienen. Nicht so sehr zum Thema Honig, obwohl der natürlich besonders gut schmeckt. Alles Gute weiterhin dir und der halben Million Bienen. Vielen Dank. Also ich gebe es gern an meine Mädels weiter, denn sie sind faszinierend. Und wir hören uns wieder bei einer Stunde Netzbasteln in 2 Wochen. Die Sendung nachhören und auch die Fotos angucken könnt ihr auf dradiowissen.de oder ihr könnt euch über Twitter verbinden, twitter.com/netzbasteln. Mein Name ist Moritz Metz und ich bedanke mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Die Radio Wissen. Eine Stunde Netz.